Let's turn to Psalm 133 this morning. Also, blättern wir zum Psalm 133. And we'll just celebrate unity in the body of Christ. Wir werden die Einheit im Leib Christi feiern. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Verse 1. Vers 1. It says, "Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity." Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. It is like the precious oil upon the head. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt. Coming down upon the beard, even Aaron's beard. Das herabfließt auf den Bart Aarons. Coming down upon the edge of his robes. Der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. It is like the dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. For there the Lord commanded the blessing. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Life evermore. Leben bis in Ewigkeit. Isn't it amazing that where there's unity, the Lord commands a blessing? Ist es nicht erstaunlich, dort wo Einträchtigkeit herrscht, da befiehlt Gott den Segen. I don't think that there's a lot of unity in the world. Ich glaube nicht, dass es sehr viel Einheit in der Welt gibt. Not the kind of unity that God is speaking of here. Nämlich nicht diese Art von Einheit, von der Gott hier spricht. Unity is where many diverse parts become one. Einheit bedeutet, wo viele verschiedene, unterschiedliche Teile zu einem werden. For a particular purpose. Und zwar in Bezug auf einen bestimmten Zweck. So we have soccer teams. Da gibt es zum Beispiel Fußballteams. Political parties. Es gibt politische Parteien. Firmen. We have firms. Es gibt Firmen. Companies. We have Betriebe, schools. Schulen. We have a lot of diverse parts becoming one for a purpose. Wir haben verschiedene Teile, die aufgrund einer Sache sich zusammenschließen. But God doesn't necessarily command his blessing on a soccer team. Aber Gott wird nicht unbedingt den Segen auf ein Fußballteam legen. Unless that soccer team, außer dieses Fußballteam, has God's purpose. Steht im Zwecke Gottes. And we saw, I believe it was the Colombian or the Brazil, it's a Brazilian soccer team. Und wir haben das ja gesehen bei der brasilianischen Nationalmannschaft. They were on their knees praying. Sie beteten auf ihren Knien. And thanking God. Und haben Gott gedankt. And this is the kind of unity we're talking about. Und von dieser Art Einheit sprechen wir. Now think of that soccer team. I wish I had the picture, but I have it at home. Ich wünschte, ich hätte das Bild jetzt von dieser Mannschaft hier, aber denkt mal darüber nach. This soccer team. Everyone was watching them in their yellow and green uniforms kneeling on the soccer field. Alle haben sie da beobachtet, wie sie in ihren gelb-grünen Dressen sich niederknieten am Spielfeld. And that describes this first word, behold. Und das spricht von diesem ersten Wort, siehe. Charles Spurgeon says that behold means a wonder seldom seen. Der Charles Spurgeon schreibt dazu, dass dieses Wort siehe ein Wunder ist, das man nur selten sieht. My definition of behold is. Meine Definition von siehe ist. Pay careful attention. Ist folgende: habe gute Acht oder pass gut auf. Because what you are about to experience. Weil was du erleben wirst. Is almost unbelievable. Ist beinahe unglaublich. But nevertheless, it's true. Aber nichtsdestotrotz, es ist wahr. This word behold. Also dieses Wort siehe. Like behold. Also siehe. A three-headed cat. Schau mal, eine dreiköpfige Katze. No. Nein. Yes. Ja. No. Nein. Yes. Ja. I don't believe it. Nein, das glaube ich nicht. Yes. Ja. Three heads on one cat. Drei Köpfe bei einer Katze. Behold. Siehe. Pay close attention. Also pass auf, schau genau hin. Because what you're about to see is almost unbelievable. Weil was du jetzt gleich sehen wirst, das ist beinahe unglaublich. But it's nevertheless true. Aber nichtsdestotrotz, es ist wahr. There's a horse with six legs. Da gibt's ein Pferd, sechs Beine hat es. No. Nein. Yes. Ja. No. Nein. Yes. Ja. It's true. Ja, es ist wahr. This is what the word behold means. Das meint dieses Wort siehe. The psalmist uses this word. Der Psalmist verwendet dieses Wort. To describe this unity, um diese Einheit zu beschreiben. This unity that is very seldom seen. Diese Einheit, die so selten gesehen wird. How often do you see a soccer team kneeling on a soccer field worshiping God? Wie oft seht ihr eine Fußballmannschaft, die sich niederkniet auf dem Spielfeld und Gott anbetet? Did you see what the Brazilian soccer team did? Habt ihr gesehen, was diese brasilianische Mannschaft gemacht hat? No, what? Nein, was denn? They were kneeling in the middle of the field. Die haben sich hingekniet mitten am Spielfeld. No. Nein. They were. Wirklich? I don't believe it. Ich glaube das nicht. They were. Sie haben es gemacht. They really were. Sie haben es wirklich gemacht. Wow. Something very rare. Also etwas sehr Seltenes. This unity und diese Einheit is many diverse parts. Bedeutet viele verschiedene Teile, becoming one, die eins werden, to worship God, um Gott anzubeten, and to manifest Jesus Christ, und Christus manifest zu machen, to experience the purpose of God, die Erfahrungen Gottes darzustellen. This word unity is simply the word one. Dieses Wort Einheit bedeutet einfach eins sein. They dwell together as one. Sie sind beieinander wie einer. Now think of our community here. Denkt einmal an unsere Einheit hier, an die We've Gemeinschaft probably got hier. 25 different nationalities. Wir haben vielleicht 25 verschiedene Nationalitäten hier. How many Austrians here? Wie viele Österreicher okay. sind denn hier? How many Slovaks here? Wie viele Slowaken? How many Czechs? Wie viele Tschechen? How many Poles? Wie viele Polen? Romanians. Rumänen. How many Germans? Wie viele Deutsche? How many Finns? Wie viele Finnen? All right, six. How many Swedes? Wie viele Schweden? Dutch. Holländer. Bulgarians. Bulgaren. Russians. Russen. White Russians. Weißrussland. Okay, Americans. Amerikaner. Canadians. Kanadier. What else are we missing? Greeks. Griech. 12. Koreans. 13. Koreaner. From Angola, 14. Angolana. Where else? Serbs, 15. Serben. Philippines, 16. Philippinen. South Africa? South. Oh, Brazilians. Brasiliana. 17. Chile, 18. Where? Chile. Togo. France. Aus Togo, aus Frankreich. I think we're near 20. Ich glaube, wir nähern uns der 20. Mexiko. Australia, 21. Australien. What's that? Ukraine. 23. Nigeria, 24. Nigeria. Chile, 25. Chile. How many more? We have it already. 24. Anybody we miss? What? Irish, 25. Ireland. Anybody else? Hungarians. Ungarn. 26. Any Italians here? Gibt's Italiener hier? Mamma mia. Okay. Okay. There's at least 26 here. Also zumindest 26 Nationalitäten. How many Christian backgrounds? Wie viele die einen christlichen Hintergrund haben? How many were Catholics? Wie viele waren da katholisch? How many were Baptists? Wie viele waren Baptisten? Presbyterians. Presbyterianer. Episcopalians. Oder Episkopal. Brethren. Brüdergemeinden. Methodist. Methodisten. What else? Orthodox. Orthodoxe. Greek Orthodox, Griechisch Orthodox, Russian Orthodox, Russisch Orthodox, right? If we can go another 20 Christian backgrounds. Also wir können da wiederum 20 verschiedene Hintergründe nennen. How many were atheists? Wie viele waren Atheisten? How many were agnostics? Wie viele waren Agnostiker? Right, and on und so weiter und so right? fort. Right, unity. Also Einheit. We are many diverse parts. Viele verschiedene Teile. Becoming one. Die eins werden. To manifest Jesus Christ, um Jesus Christus offenbar werden in zu lassen, this world, in dieser Welt, to worship God, um Gott anzubeten, to live according to the purpose of God, und gemäß dem Zwecke Gottes hier zu leben. Now this is very rare. Das ist sehr selten. But it says, behold, how good and how pleasant it is. Aber hier heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es. First, it's extremely profitable. Zunächst einmal, es ist sehr profitabel. And secondly, it's very enjoyable. Und es ist auch sehr lieblich. Something that's very effective. Etwas sehr Effektives. And yet very enjoyable. Aber auch sehr lieblich, sehr freudig. A rare combination. Eine ganz rare Kombination. To dwell together in as one. Also wenn man einträchtig als wie einer wohnt. And then it gets a little unusual here in verse 2. Und hier im Vers 2 wird es ein wenig seltsam. It is like the precious oil upon the head. Es ist wie das köstliche Öl auf dem Haupt. Now watch, three times it says coming down. Da wird dreimal davon gesprochen, dass etwas herabfließt. Coming down upon the beard. Das herabfließt auf den Bart. Even Aaron's beard. Auf den Bart Aarons. Coming down upon the edge of his robes. Das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. It is like the dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion. For there the Lord commanded the blessing. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. This oil had a recipe. Dieses Öl Rezept. Das war ein Rezept, ein bestimmtes. In Exodus chapter 30, in 2. Mose 30, verse 22, in Vers 22, you can read the recipe. Könnt ihr von diesem Rezept lesen. It was a number of things, cinnamon and myrrh. Da waren verschiedene Dinge drinnen, Zimt, Myrrhe, olive oil, Olivenöl, a few other things. Ein paar andere Dinge. It was this really intense, beautiful smell. So ein ganz ein intensiver und guter Geruch. It was only allowed for the priest. War nur für die Priester vorbehalten. The priests were not allowed to serve God until they were anointed with this oil. Die Priester durften Gott nicht dienen, außer sie waren durch dieses Öl gesalbt. Now Psalm 45, verse 7. In Psalm 45, Vers 7, there's a messianic verse, das ist ein messianischer Vers, that says that Jesus was anointed with the oil of gladness. Da heißt es, dass Jesus mit dem Salböl der Freude gesalbt wurde. We begin to get the picture here. Und hier bekommen wir ein gewisses Bild. In Revelations 1:5, in Offenbarung 1:5, we are a kingdom of priests. Da sind wir ein Königreich von Priestern. Before the Lord. Vor dem Herrn. That means that every single one of us have an individual relationship to Jesus Christ. Das heißt, jeder einzelne von uns hat eine ganz besondere individuelle Beziehung mit Jesus Christus. Through faith. Durch den Glauben. If we have made that decision. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. If we have received Jesus into our lives. Wenn wir Jesus in unser Herz hineingenommen haben. For us as a church. Für uns als Gemeinde. Joining together with all the other churches who put their faith in Jesus Christ. Wo wir uns zusammenschließen mit all den anderen Gemeinden. Wir legen unseren Glauben in Jesus Christus. We are one body. Wir sind ein Leib. We are an invisible body around the world made up of every true believer. Wir sind ein unsichtbarer Leib auf der ganzen Welt, dem jeder wirkliche Gläubige angehört. I remember preaching on the Kärntnerstraße one day. Ich erinnere mich, eines Tages predigte ich auf der Kärntnerstraße. We had preached a number of years. Wir haben schon jahrelang dort gepredigt. People knew us. Die Leute kannten uns schon. And one day this police officer came up. Und eines Tages kam ein Polizist. And he said, "Put your stuff away." Und sagte, räumt euer Zeug weg. And get out of here. Und verschwindet. I never want to see you here ever again. Ich möchte euch hier nicht mehr sehen. So I packed up my stuff. Also habe ich zusammengepackt. And he was very serious. Und war sehr ernst. And we had gone to the authorities in Vienna. Wir gingen schon zu den entsprechenden Behörden in Wien. And they said it's the decision of the individual officer whether you can do it or not. Und die haben uns gesagt, nun das ist die Entscheidung des einzelnen zuständigen Polizisten, ob er das machen könnte oder nicht. For some reason this officer did not like the gospel. Und aus irgendeinem Grund hat dieser Polizist eben das Evangelium nicht gemocht. So he said, "Shut it down and I never want to see you again." Also er hat gesagt, hört auf damit, ich will euch hier nicht mehr sehen. So as I was putting my stuff away, also als ich mein Zeug wegräumte, a Catholic monk walked over to me. Kommt ein katholischer Mönch zu mir. He had seen us many times there. Der hat uns schon oft dort gesehen. And he said to me, "What did the officer say?" Und hat mich gefragt, was hat der Polizist gesagt? I said, "He said that I'm done. I can't do this anymore." Hat gesagt, es ist vorbei. Du kannst es nicht mehr machen. And then he took out a card. Dann hat eine Visitenkarte rausgenommen. And he wrote a telephone number down. hat da eine Telefonnummer draufgeschrieben. And he said, you call this number. Und er hat gesagt, ruf diese Nummer an. And you tell them what happened. Und erzähl ihnen, was da passiert ist. And you tell them that you know me. Und du sagst ihnen, dass du mich kennst. And we called that number. Und wir haben dann dort angerufen. And we got permission from the city to do sketchboard. Und wir haben dann von der Stadt die Erlaubnis erhalten, die Zeichentafel Evangelisation and weiterzumachen. We made hundreds of copies of that permission. Und wir haben dann hunderte Kopien angefertigt von dieser Erlaubnis. And every church in the city that does sketchboard has that permission. Und jede Gemeinde hier in der Stadt, die eben mit Sketchboard arbeitet, hat diese Erlaubnis. Oh, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Oh, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. We have one purpose. Wir haben einen Zweck in this world, in dieser Welt. And that is to manifest Jesus Christ in everything we do. Und das ist, Jesus Christus in allen Dingen, die wir tun, offenbar zu machen. It's been said, it doesn't matter what I do for work. Es heißt, es ist ganz gleich, was ich in der Arbeit mache. It matters how I do it. Sondern es heißt, wie ich es mache. Am I manifesting Jesus Christ wherever I am? Also mache ich Jesus Christus offenbar ganz gleich, wo ich bin? Do I fear the Lord or do I fear men? Fürchte ich den Herrn oder fürchte ich die Menschen? This precious oil, dieses kostbare Öl, was costly. Das war wirklich kostbar. And this precious oil cost God and Jesus everything. Dieses kostbare Öl hat Gott und Jesus alles gekostet. Because it represents the Holy Spirit. Weil es ein Bild ist für den Heiligen Geist. In 1 Corinthians chapter 12. In 1. Korinther 12. I'll just turn there. You don't have to turn there. I'll read it to you. 1 Corinthians chapter 12 and verse 12. 1. Korinther 12. Im Vers 12, wir müssen nicht dorthin blättern, ich lese das vor. For even as the body is one and yet has many members, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, all the members of the body, though they are many, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, are one body, ein Leib sind. So also is Christ. So auch der Christus. For by one Spirit we were baptized into one body. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Whether Jews or Greeks, es seien Juden oder Griechen, whether slaves or free, es seien Sklaven oder Freie, we were all made to drink of one Spirit. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. For the body is not one member, but many. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. And this, the Holy Spirit was given by the Lord. Und der Heilige Geist wurde durch den Herrn gegeben. This picture of Aaron represents Jesus Christ in his high priesthood. Dieses Bild von Aaron ist ein Bild von Jesus Christus in seiner Hohepriesterschaft. If we read from Hebrews chapter 4, wenn wir Hebräer 4 lesen, it says this, da heißt es folgendes. Verse 14. In Vers 14. Since therefore we have a great high priest, da wir nun einen großen Hohepriester haben, who has passed through the heavens, der durch die Himmel gegangen ist. Now look at the picture of Mount Hermon. Nun schaut euch das Bild von diesem Berg Hermon an. It says the dew of Mount Hermon would come upon Zion. Da heißt es, der Tau des Berg Hermon wird auf die Berge Zion abfließen. But if you know the geography, Hermon isn't anywhere near Zion. Aber wenn ihr ein wenig die Geografie kennt, dann wisst ihr, dass dieser Berg Hermon sich nicht in der Nähe der Berge Zions befindet. Jerusalem is right in Mount Zion. Jerusalem ist gleich beim Berg, bei den Bergen Zions. Right in there. Also genau right? Da drinnen zwischen Jerusalem den Bergen. Jerusalem is high. Jerusalem liegt auf der Höhe. In elevation. You go about 240 kilometers north and you'll find Mount Hermon. Dann 240 Kilometer musst du nördlich gehen, dann findest du den Berg Hermon. It is to the very end of the Jordan River. Ganz am Ende des Jordantals. And the waters that come to the western side of Hermon form the Jordan River. Und die Gewässer, die da auf der westlichen Seite des Berges Hermon fließen, die bilden den Fluss Jordan. And the psalmist says that the dew of Hermon saturates Mount Zion. Und der Psalmist sagt ihm, dass der Tau des Hermon die Berge Zions tränken wird. But if you were a weatherman today, you would think, wenn du jetzt ein Wetterspezialist bist, dann wirst du denken, you probably understand what he was talking about. Dann wirst du vielleicht das verstehen, worum es hier geht. But if I was a farmer, I might think, aber als Bauer denke ich mir vielleicht, Does the dew really come from Hermon? Kommt dieser Tau wirklich vom Berg Hermon? But the picture, I believe, is this. Aber ich glaube, folgendes Bild geht es that hier. Jesus Christ is in the heavens. Dass Jesus Christus in den himmlischen he Regionen is ist. Far above all principalities and powers. Erhöht über alle Mächte und über alle Gewalten. He ascended and is seated on high next to God the Father. Er ist aufgefahren in die himmlischen Regionen und hat sich gesetzt zur Rechten des himmlischen Vaters. He's in the presence of all the angels. Er ist in der Gegenwart aller Engel. And all the saints. Und aller Heiligen. That have gone on. Alle die schon da hinaufgegangen sind. And our high priest who is so far away. Und unser Hohepriester, der so weit weg ist. Is the very source of our blessing. Ist auch die Quelle, die eigentliche Quelle unseres Segens. And I believe this is the picture that the psalmist wanted to make. Und ich glaube, das ist das Bild, das der Psalmist hier zeichnet. That our blessing in Zion comes from Hermon. Das heißt, unser Segen beim Berge Hermon kommt von Zion. Believe it or not. Glaubt es oder auch nicht. Believe it or not, it's true. Glaubt es oder glaubt es nicht. That es ist wahr. It is descending down. Dass das herabfließt. And believe it or not. Und glaubt es oder glaubt es nicht. The blessing that we experience here today. Die Segnungen, die wir hier heute erfahren. The oneness. Die Einheit. Is coming from afar off. Die kommt von ganz weit her. It is coming from Jesus Christ himself. Das kommt von Jesus Christus selbst. Seated at the right hand of the Father. Der zur Rechten des Vaters sitzt. Do we have this kind of unity? Haben wir diese Art von Einheit? Yes, we do. Ja, wir haben sie. Can we grow in it? Können wir darin noch zunehmen? Yes, we can. Ja, wir können es. Must we grow in it? Müssen wir darin zunehmen? Yes, we must. Ja. The Lord prayed in John 17. Der Herr hat im Johannes 17 gebetet. Verse 21. Im Vers 21. He said, Father, I pray. Er hat gesagt, Vater, ich bete, that they would be one, dass sie eins sein mögen, as we are one, so wie wir jetzt eins sind, so that the world, so dass die Welt, might know, that you sent me, so dass die Welt erkennen kann, dass du mich gesandt hast. Listen to that again. Hört euch das nochmals an. I pray that they would be one. Ich bete, dass sie eins sein mögen. That their unity und dass ihre Einheit would be something so rare on planet Earth. Etwas so etwas Seltsames auf dieser Welt, so etwas Seltenes auf dieser Welt ist. This is not just a soccer team. Das ist nicht bloß nur ein Fußballteam. What is this? Was ist das? This is very rare. Das ist ganz, ganz selten. Very strange. Sehr seltsam. What is happening here? Was da geschieht? This team is united. Dieses Team ist vereint. Not with the purpose of scoring a goal and winning the World Cup. Nicht mit dem Ziel, ein Tor zu schießen und dann die Weltmeisterschaft zu gewinnen. This team is united with an eternal purpose. Sondern dieses Team hat einen Zweck, der ewig ist. These are not just parts put together like a machine. Das sind nicht bloß einzelne Teile, die zusammengefügt werden wie bei einer Maschine. These members of this team. Diese Teile, diese Mitglieder von diesem Team, they're like a family. Die sind wie eine Familie. Oh, now you're getting it. Ah, jetzt versteht they ihr es. Are a family. Das ist eine Familie. They are one in Christ. Sie sind eins in Christus. One in Christ. Eins in Christus. This oneness that we experience, und diese Einheit, die wir da erfahren, is not something that we create, ist nicht etwas, das wir erzeugen. It's something that we enter into, sondern etwas, in das wir hineintreten. It's something that God gives us, ist etwas, das uns Gott gibt. This oneness is in the Trinity. Diese Einheit befindet sich auch in der Dreifaltigkeit. This oneness is based on perfect righteousness. Und diese Einheit basiert auf der vollkommenen Gerechtigkeit. I don't have that righteousness. Ich habe diese Gerechtigkeit nicht in myself, in mir selbst, but I have it in Christ. Aber ich habe sie in Jesus Christus. And when we receive Christ, und wenn wir Christus annehmen, and I have a relationship with God through Christ, und ich habe eine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, I can enter into oneness. Dann kann ich in diese Einheit eintreten. Are we an organization? Sind wir eine Organisation? Or are we an organism? Oder ein Organismus? Do we care for one another more than we care for ourselves? Sorgen wir uns füreinander mehr als für uns selbst? We have to be anointed by God to enter into this oneness. Wir müssen von Gott gesalbt werden, damit wir in diese Einheit eintreten können. God will never anoint anyone. Gott wird niemanden salben, who is trusting in themselves. Der auf sich selbst vertraut. God will never anoint anyone who's living in their own righteousness. Gott wird niemanden salben, der in seiner eigenen Gerechtigkeit lebt. Some people are like a wheel. Manche Leute sind wie ein Rad. Trying to become part of a body. Die versuchen dann ein Teil zu werden von einem Leib. The body of Christ is a body. Der Leib Christi, das ist ein Leib. One is the finger. Einer ist wie der Finger. One is the wrist. Einer wie der Knöchel. One the ear. Das Handgelenk oder das Ohr. Somebody is the tongue. Jemand ist die Zunge. Somebody is the eye. Jemand wie das Auge. The hair. Die Nase oder die Haare. The muscles, the back. Muskeln im Rücken. It's one body. Es ist ein Leib. Made up of many parts. Zusammengefügt aus vielen Teilen. This is an organic experience. Das ist eine organische Erfahrung. We cannot create this. Das können wir nicht hervorbringen. We can only destroy this. Wir können es nur zerstören. I cannot create a flower. Ich kann eine Blume nicht schaffen. I can only destroy one. Ich kann sie nur zerstören. I can't create a bird. Ich kann einen Vogel nicht erschaffen. But I can destroy one. Aber ich kann einen zerstören. I can't create an animal, but I can kill one. Ich kann ein Tier nicht schaffen, aber ich kann es töten. This unity we cannot create in ourselves. Diese Einheit können wir in uns selbst nicht hervorbringen. It's not mechanical. Das ist nicht mechanisch. It's not a soccer team where you play this position, you play that one. Nicht wie bei einem Fußballteam, wo du sagst, du spielst auf dieser Position und du auf dieser. If you don't play well, we'll replace you. Und wenn du nicht gut spielst, dann werden wir dich austauschen. This is a family. Das ist eine Familie. We are organically brought together by Christ. Wir sind auf organische Weise zusammengefügt worden durch Christus. There's nothing like this on the planet. Es gibt nichts derartiges auf diesem Planeten. The body of Christ. Der Leib Christi. I belong to you, you belong to me. Ich gehöre dazu und du gehörst zu mir. If I live in my own righteousness. Wenn ich in meiner eigenen Gerechtigkeit lebe. Now my righteousness and works. Meine Gerechtigkeit und meine Werke and pride und mein Stolz, all go together. All das ist zusammengenommen. Insecurity is another form of pride. Unsicherheit ist auch eine weitere Form des Stolzes. Paul the Apostle said, "It is by faith." Paulus der Apostel hat gesagt, durch den Glauben geschieht es. That no one may boast. Damit sich niemand rühme. It is by faith in God's grace. Es geschieht aus dem Glauben heraus durch die Gnade Gottes. When the spirit of grace, wenn der Geist der Gnade permeates the room, durch den Raum dringt, through faith, durch den Glauben, God commands a blessing. Dann befiehlt Gott einen Segen. The dew of Mount Hermon speaks of the glory of God descending on us. Der Tau des Berges Hermon spricht von dieser Herrlichkeit Gottes, die auf uns herniederkommt. The Apostle Peter spoke of this. Der Apostel Petrus hat auch davon gesprochen. Chapter 4 in verse 14. In Kapitel 4, Vers 14. He says, when you are persecuted for Christ's sake, er hat gesagt, wenn ihr um Christi willen verfolgt werdet, don't worry about it, dann sorgt euch nicht. Because the glory of God rests upon you. Weil die Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. The glory of God, his presence. Die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart. And where his grace is received through faith. Und wo seine Gnade durch den Glauben angenommen wird. In that place there is a blessing commanded. An diesem Ort wird der Segen hinbefohlen. This is what this is all about. Darum geht es. This is the local church. Das ist diese lokale Gemeinde. Each one has a place. Jeder einzelne hat einen Platz. Each one plays a part. Jeder hat einen gewissen Teil. Each one has a relationship with God through Jesus. Und jeder hat eine Beziehung mit Gott durch Jesus. Unless you have not yet received Christ. Außer du hast Christus noch nicht angenommen. And God calls us together. Und Gott beruft uns zusammen. To manifest Christ. Um Christus offenbar werden zu lassen. Now watch this. Und beachtet nun Folgendes. Despite ourselves. Trotz unseres Selbst. And this is what makes the miracle even greater. Und das macht das Wunder nur noch größer. It would be one thing if we were almost all near perfect people. Es wäre eine Sache, wenn wir alle beinahe vollkommen wären. It's like, did you see this group of people? Da wird es zum Beispiel heißen, hast du diese Gruppe von Leuten gesehen? They are unbelievable. Die sind unglaublich. That'd be saying like, did you see the French soccer team? Das wäre genauso wie wenn man sagte, hast du diese französische Fußballnationalmannschaft gesehen? Isn't it a wonder that they win? Ist es nicht klar, dass die gewinnen? A wonder. Ein Wunder? No. It's no wonder they have the best players. Nein, das ist kein Wunder, die haben die besten Spieler. Put some of the worst players on the field and then I'll say it's a wonder. Ich stelle mal die schlechtesten Spieler da auf und dann werden wir sehen, das ist ein Wunder. Just take any of the French citizens, put them on the field and then we'll see a wonder. Nimm irgendwelche französischen Spieler und dann stell sie aufs Feld, dann wird es ein Wunder sein. That God uses us. Also dass Gott uns verwendet. That His grace is poured upon us. Dass seine Gnade auf uns ausgegossen wird. That in John chapter 1 verse 16. Dass in Johannes 1:16 es heißt. That it's grace upon grace. Gnade über Gnade. And it's the glory of God. Und es ist die Herrlichkeit Gottes. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. Is revealed in our midst. Werden offenbar in unserer Mitte. Here's the truth. Hier ist die Wahrheit. The scripture. Die Schrift. But the scripture without a reference point to grace. Aber die Schrift ohne Bezugspunkt auf die Gnade. Is not anointed. Ist nicht gesalbt. And how many places are teaching the Bible where it's not anointed? Und wie viele Orte gibt es, wo die Bibel gelehrt wird, aber dort ist keine Salbung? The Bible does not direct us to ourselves. Die Bibel weist uns nicht auf uns selbst. Though you could use verses to do that. Obwohl du Verse verwenden könntest, um das zu machen. But it's grace and truth. Sondern es ist die Gnade und die Wahrheit. Grace without the Bible is not grace. Gnade ohne die Bibel ist nicht Gnade. And the Bible without grace is not the Bible. Und die Bibel ohne Gnade ist auch nicht die Bibel. Not the way God intended it. Nicht so wie Gott es beabsichtigt hat. And there's a lot of uniformity without unity. Und es gibt sehr viel Einheitlichkeit, aber ohne Einheit. But this kind of unity, aber diese Art von Einheit, that comes down from God, die herunterkommt von Gott, it's unity that we enter into by faith. Das ist eine Einheit, in die wir eintreten durch den Glauben. One of the most wonderful conclusions you can ever come to, eine der wunderbarsten Schlussfolgerungen, zu denen man gelangen kann, in your daily experience, in deinen täglichen Erfahrungen, is I can't do this. Ist es zu sagen, ich schaffe das nicht. Praise the Lord. Gepreist sei der Herr. You're about to enter into God's unity. Du bist gerade dabei einzutreten in die göttliche Einheit. Because this is not about what we can do. Weil hier geht es nicht um das, was wir tun können. This is about what God wants to do. Sondern da geht es darum, was Gott tun möchte. That's why the Lord said in John 15. Deshalb hat der Herr in Johannes 15 gesagt, without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Oh, you can have an organization, of course. Ja, na sicher, ihr könnt eine Organisation haben. Of course. Na sicher. You can have fun and different things. Könnt Spaß haben und anderes mehr. You can even look like a church. Ihr könnt sogar wie eine Gemeinde aussehen. But unless the anointing comes down from his throne. Aber wenn nicht die Salbung von seinem Thron herabfließt. He is the high priest. Er ist der hohe Priester. He was anointed by the Father. Er wurde gesalbt durch den Vater. And that anointing flows down Aaron's head to his beard. Und diese Salbung fließt herab über das Haupt von Aaron, über seinen Bart. Oh yes, even Aaron's beard. Ja, sogar über den Bart Aarons. Aaron needed to be anointed. Der Aaron musste gesalbt werden. Oh yes, even Aaron. Ja, sogar der Aaron. The beard speaks of wisdom. Und dieser Bart ist ein Bild der Weisheit. This same word for beard is what they would call elderly men. Dieses Wort für Bart verwendeten sie auch für Älteste in der Gemeinde. Hello, Bart. Hallo, Bart. That's probably where they got the name Bart from, right? Weiß nicht, woher ich diesen Namen habe. Hello, Beard. Hallo, Bart. How you doing, Beard? Wie geht's dir, Bart? Spoke of wisdom. Das sprach von der Weisheit. And it had to be anointed. Und das musste gesalbt sein. Even Aaron's wisdom. Sogar die Weisheit von Aaron. And it flowed down, all the way down. Und das floss hinunter, bis hinunter. Which speaks of us. Da ist das Bild von uns dabei. And this anointing begins with the resurrected Christ who was crucified. Und diese Salbung beginnt mit dem auferstandenen Christus, der eben gekreuzigt wurde. And my faith is directed toward him. Und mein Glaube ist auf ihn gerichtet. He is the life-breathing spirit. Er ist der lebensatmende Geist. And believe it or not, und glaubt es oder auch nicht, this blessing comes from afar off. Diese Segnung kommt von ganz weit her. This blessing comes from Mount Hermon. Diese Segnung kommt vom Berge Hermon. No. Nein. Yes. Ja. No. Nein. But we're on Mount Zion. Aber wir sind ja auf dem Berg Zions hier. But the blessing comes from Mount Hermon. Aber die Segnungen kommen vom Berge Hermon. Are you sure? Bist du dir sicher? I'm sure. Ich bin mir sicher. This is almost unbelievable. Es ist beinahe unglaublich. But it's true. Aber es ist wahr. And the blessing that God wants us to have. Und die Segnungen, die Gott möchte, dass wir sie erfahren. It literally comes from the throne of Christ. Sie kommen buchstäblich vom Throne Christi. Who is commanding his blessing down to us through the Holy Spirit. Der seine Segnungen herabbefiehlt durch den Heiligen Geist. And we have joy. Und wir haben die Freude. And we have peace. Wir haben den Frieden. And we understand. Und wir verstehen. We have vision. Wir haben eine Vision. We have hope. Wir haben Hoffnung. And faith. Und Glaube. And yet it's coming down from him. Und es kommt von ihm herab. And Jesus said to them. Und Jesus sagte zu ihnen. John chapter 7, listen to this verse. Hört euch diesen Vers an in Johannes 7 und dann wollen wir abschließen. John 8, John 7, John 8. Oh, here it is. John chapter 7. Johannes 7. Verse 37. Vers 37. Jesus stood there and cried out. Da stand Jesus und rief. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Watch this. He who believes in me, as the scripture says. Beachtet nun Folgendes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. From his innermost being. Aus seinem Leibe. Will flow rivers of living water. Werden Ströme lebendigen Wassers fließen. From his innermost being. Von seinem Innersten heraus. Look at verse 39 and we'll close. Vers 39, schaut euch an. But this he spoke of the Spirit. Dies aber sagt er von dem Geist. Whom those who believed in him were to receive. Den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Watch this. Beachtet das. For the Spirit was not yet given, denn noch war der Geist nicht da, because Jesus was not yet glorified. Weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. What is Jesus doing today? Was macht Jesus heute? He's seated on the right hand of the Father. Er sitzt zur Rechten des Vaters. He is a life-giving Spirit. Er ist ein lebensspendender Geist. All the life flows from his throne. Und alles Leben kommt von ihm, von seinem Thron. He is God. Er ist Gott. He knows all things. Er weiß alles. Sees all things. Sieht alles. Can do all things. Kann alles machen. Commands all things. Befiehlt alles. Sees into my very being. Er sieht ganz hinein in mich. All life flows from him. Und alles Leben fließt von ihm from weg. From afar off. Von weit her. And yet here we are. Aber dennoch hier sind behold, wir. Behold. Siehe. Behold. Siehe. Pay careful attention. Also passt gut auf. Because what we see in our midst, weil was wir hier in unserer Mitte erleben, is almost unbelievable. Ist beinahe unglaublich. The spirit that we have, der Geist, den wir haben, is not human goodness. Das ist nicht menschliche Güte. It's not some culture. Es ist nicht irgendeine Kultur. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. It's almost unbelievable. Es ist beinahe unglaublich. But nevertheless, it's true. Aber nichtsdestotrotz, es ist we wahr. Are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. Behold. Siehe. A rare thing. Siehe, etwas Seltenes. It's good and it's pleasant. Es ist gut und lieblich. It's effective. Es ist effektiv. It's profitable. Es ist profitabel. And it's so enjoyable. Und es ist so zu genießen. Wow. And it comes down from the Lord. Und es kommt vom Herrn herab. But if I don't walk by faith, aber wenn ich nicht im Glauben gehe, in his grace, in seiner Gnade, I'm just like a little wheel. Dann bin ich wie ein kleines Rad. Can I become part of the body? Kann ich einen Teil haben da an diesem Leib? I just want to hang. I'll just hang right here. Ich möchte einfach da hängen. Well, it doesn't really fit. Well, I have nun, to fit das, somewhere. Das passt nicht wirklich, aber ich muss doch irgendwo reinpassen. I want to be a part. Ich möchte Teil sein von dem. How do I get become part of this church? Wie kann ich da ein Teil werden von dieser Gemeinde? Well, it's an organic thing. Nun, das ist etwas Organisches. Well, I don't understand. Ja, das verstehe ich nicht. Can you just make me a part? Könnt ihr mich nicht einfach zu einem Teil look, davon machen? Look, I'm a battery. Ich bin eine Batterie. Do I need a battery? Braucht ihr keine Batterie? I can put it in my pocket. Ja, ich könnte sie in die Tasche stecken. I don't want to put it in the pocket. I want to be a part. Ich möchte nicht in die Tasche gesteckt werden. Can you stick it into the teeth or something? Kann man das nicht irgendwie da in die Zähne einfügen? Well, this is an organic thing. Nun, das ist was Organisches. We don't build this thing. It comes down to us. Wir bauen das nicht. Das kommt von uns. Es kommt auf uns herab. The Holy Spirit is the one who decides which part is which part. Und der Heilige Geist ist es, der entscheidet, welchen Teil jeder hat. So how can I become a part? Also wie kann ich dann ein Teil werden jetzt? Put your faith in Christ. Setze deinen Glauben in Jesus Christus. Believe in Jesus. Glaube an Jesus Christus. Enter into his oneness. Tritt ein in seine Einheit. By faith. Durch den Glauben. Become married to Christ. Heirate diesen Christus. And that's what it means to be a believer. Und das bedeutet es, Gläubiger zu sein. So, with that, let's close. Also mit diesen Gedanken wollen wir abschließen. Maybe you're here today. Vielleicht ist jemand hier heute. Behold. Siehe. Listen carefully. Hör gut zu. Because what you're about to hear might sound unbelievable. Weil was du jetzt hören wirst, das scheint vielleicht etwas ungläubig zu sein. But nevertheless, it's true. Aber nichtsdestotrotz, the Lord es says, ist wahr. Der Herr sagt, I knock at the door. Ich klopfe an die Tür. If anyone hears my voice, wenn jemand meine Stimme hört, and opens the door, und die Tür öffnet, I will come in and sup with him. Dann werde ich eintreten und mit ihm das Mahl einnehmen. Listen closely. Hört gut zu, because what you're about to hear, weil was Sie jetzt hören werdet, is almost unbelievable. Das scheint beinahe unglaubwürdig zu sein. Nevertheless, it's true. Aber nichtsdestotrotz, es ist wahr. Here it is. Jetzt kommt es. Without the shedding of blood, ohne Blutvergießen, there is no forgiveness. Gibt es keine Vergebung. This is why Jesus died. Deshalb starb Jesus. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes, who takes away the sin of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Would you like to receive him today? Möchtest du ihn heute aufnehmen? He would like to come into your life. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Pray with me in humility. Bete mit mir in Demut. Just say, dear God, sage einfach, lieber Gott, forgive me, vergib mir, and cleanse me, und reinige mich. I want to be part of your family. Ich möchte ein Teil sein von deiner Familie. Wash me in the blood of Jesus. Wasche mich im Blute von Jesus. Give me a new life. Gib mir ein neues Leben. Please. Bitte. Receive me. Bitte nimm mich auf. Is there one here today I can pray for? Gibt es da jemanden, für den ich heute beten kann? I want to receive Jesus this morning. Ich möchte Jesus heute Morgen annehmen. Is there one? Ist da jemand? Just one, two? Einer oder zwei. Today is the morning. Heute ist der Morgen. Thank you. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Lord Jesus, Herr Jesus, I want to be in. I want to be one with ich you. Ich möchte da drinnen sein. Ich möchte mit dir eins sein. And if I'm one with you, wenn ich mit dir eins bin, then I'm one with your family. Dann bin ich auch eins mit deiner Familie. I'm on the inside looking out. Dann bin ich drinnen und schaue hinaus. Is there one more? Gibt's noch jemand? Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. It's not something we manufacture. Es ist nicht etwas, was du hervorbringst. But oneness comes from afar off. Was wir erzeugen, sondern diese Einheit kommt von weit her. Comes from your throne. Von deinem Thron. From the highest heaven. Vom höchsten Himmel. Down to us. Hinunter zu uns. Believe it or not. Glaube es oder glaube es auch it's nicht. True. Es ist wahr. We thank you for the very life that we experience at this moment. Vater, wir danken dir für das Leben, das wir jetzt in diesem Moment erleben dürfen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.